War einer der beiden noch einmal hergekommen, vielleicht um ein Etui zu holen, das aussah, als könnte es eine Brille enthalten? Nicht Butch, zumindest nicht mehr, seit er zur Westküste aufgebrochen war, aber ich glaube auch nicht, dass mein Vater jemals wieder hier draußen war. Sie hatten damit abgeschlossen, und obwohl ich der Alleinerbe war, fühlte ich mich wie ein Eindringling. Ich ging ohne große Erwartung quer durch den Raum, um den Kaminsims zu inspizieren, aber das graue Etui lag dort mit einer dünnen Staubschicht bedeckt vor mir. Ich griff danach und verkniff bei der Berührung ängstlich das Gesicht, als könnte es mir einen elektrischen Schlag versetzen, was aber nicht geschah. Ich wischte den Staub von der Oberseite ab und sah die golden glänzende Sinuswelle in eine Oberfläche eingebettet, die graues Wildleder hätte sein können, nur fühlte es sich nicht wie Wildleder an, allerdings auch nicht genau wie Metall. Das Etui wies keinen Spalt auf, sondern war nahtlos geschlossen. »Es hat hier auf mich gewartet«, dachte ich, »alles war wahr, jedes Wort, und das Ding ist nun Teil meines Erbes.« Glaubte ich damals die Geschichte meines Vaters? Irgendwie schon. Aber hatte er mir das Etui als Erbe hinterlassen? Die Antwort darauf war schwieriger. Von den beiden begnadeten Kerlen, die im November 1978 zur Jagd hierher gekommen waren, konnte ich keinen mehr fragen, weil jetzt beide tot waren. Sie hatten der Welt ihren Stempel aufgeprägt, Gemälde, Romane und sie dann verlassen. Der junge Mann, der kein Mann gewesen war, hatte gesagt, das Geschenk sei für sie beide, weil Papa der Nichtfrau das Adrenalin injiziert und Onkel Butch ihr seinen, Zitat Papa, kostbaren Atem gespendet hatte. Er hatte nicht gesagt, es sei nur für sie, oder nicht? Und wenn Papas Atem es geöffnet hatte, könnte das vielleicht auch meiner? Das gleiche Blut, dieselbe DNA. Würde »Sesam, öffne dich« auch bei mir funktionieren? Hatte ich den Mut, es zu versuchen? Was habe ich bislang alles über mich preisgegeben? Mal sehen. Dass ich viele Jahre lang Schulinspektor von Castle County war, bevor ich in den vorzeitigen Ruhestand gegangen bin, um als Sekretär meines Vaters zu fungieren, ganz zu schweigen davon, dass ich dafür zuständig war, die Bettwäsche zu wechseln, wenn er sie nachts eingenässt hatte. Ich habe erzählt, dass ich verheiratet war und meine Frau mich verlassen hat, dass ich an dem Tag, wo ich in der verfallenen Hütte stand und ein graues Etui aus einer anderen Welt betrachtete, allein war, Eltern tot, Frau weg, keine Kinder. Das sind die Dinge, die Sie bislang erfahren haben, aber es gibt ein Universum von Dingen, wo das nicht der Fall ist. Vermutlich trifft das auf jedes Männlein und jedes Weiblein auf Erden zu. Ich habe nicht vor, Ihnen noch groß etwas zu erzählen, nicht nur, weil das zu lange dauern, sondern weil es Sie langweilen würde. Würden Sie Anteil nehmen, wenn ich Ihnen erzählte, dass ich zu viel getrunken habe, nachdem Susan mich verlassen hatte, dass ich eine kurze Romanze mit Internetpornografie hatte, dass ich an Selbstmord gedacht habe, wenn auch niemals ernsthaft? Ich will Ihnen noch zwei Dinge verraten, obwohl beide mir so peinlich sind, dass ich mich ihretwegen fast, aber nicht ganz, schäme. Traurige Dinge, die Tagträume von uns Männern und Frauen in einem gewissen Alter sind wohl immer traurig, stehen sie doch im Widerspruch zu den nüchternen Zukunftsaussichten, denen wir entgegensehen. Ich besitze ein gewisses Schreibtalent, wie meine niedergeschriebenen Erinnerungen hoffentlich zeigen werden, und habe davon geträumt, einen großen Roman zu schreiben, einen für die Ewigkeit. Ich habe meinen Vater geliebt und liebe ihn noch, aber in seinem Schatten zu leben, war auf die Dauer ermüdend.